to make you understand that my affection is so really true. I give my heart a something since I met you. Just can't wait until tonight, baby, till I have you by my side, baby. Just can't wait until tonight, baby, for being with you. Dich. Ich warte und hoffe, dass du dich beeilen kannst. Heute Nacht hast du ein Rendezvous mit meinem Schwanz. Ich bin Summer und das hier ist die wahre Liebe. Ich mag dich, je nachdem wie deine Haare liegen. Du erzählst mir von deinen Problemen seit Wochen. Ich versteh dich, doch du musst in die Küche gehen und kochen. Girl, du weißt, was der Pate braucht. Rede nicht, mach den Mund nur noch zum Blasen auf. Ja, so ist gut. So bist du mir sympathisch. Ja, ja, ich liebe dich, also Bitch, frag dich. Alle Menschen sind gleich, ob arm und reich. Wichtig ist nur die Rasur im Schambereich. Baby, dein Arsch ist wie heiße Ware. Du bist nicht die Hübscheste, doch du bist leicht zu haben. Max, du bist mein Bruder for life. Wir sind super zu zweit, sing für dieses Luder, es reicht. Summer. First time I saw you, it just knocked me down. The way you smile just turned my life around. Catch me so, my hand together, and I want you to know.